Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Sein Name so hoch, nur er ist der Herr. Er teilte die Fluten am Roten Meer und hat heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude in Jesus Christus geborgen zu sein. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude in Jesus Christus geborgen zu sein. Es gibt jemand, der deine Lasten kennt, jemand, der dich sein Kind nennt, ja, jemand, der nie dich lässt allein. Denn er trug am Kreuze deine Last, die du selbst verschuldet hast, und er wird immer bei dir sein. Es ist Jesus, der deine Lasten kennt, Jesus, der dich sein Kind nennt, ja, Jesus, der nie dich lässt allein. Denn er trug am Kreuze deine Last, die du selbst verschuldet hast, und er wird immer bei dir sein.